C. Die Bedeutung des Schurzes. Vorbemerkung: Die Brüder Freimaurer aller Logen der Erde tragen den Schurz. In den Instruktionen der Johannesgesellen der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland bezeichnet Bruder Glöde den Schurz des Freimaurers als Schurz der hohen priesterlichen Bekleidung der Juden. Bei der Beschreibung des Schurzes verweist Glöde, Seite 110, ausdrücklich auf 2. Moses 28, Vers 42 und 43. Und du sollst ihnen leinene Niederkleider machen, zu bedecken das Fleisch der Scham von den Lenden bis an die Hüften. Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in die Hütte des Stifts gehen oder hinzutreten zum Altar, dass sie dienen in dem Heiligtum, dass sie nicht ihre Missetat tragen und sterben müssen. An einer anderen Stelle hebt Glöde hervor, dass das Brauchtum direkt an das jüdische Priestertum anknüpft. Die Instruktionen von Glöde wurden mit Genehmigung des Großmeisters gedruckt. In der Großen Landesloge besteht eine Zensur. Bruder Müllendorf sagte über diese Zensur am 18. März 1932 Folgendes aus: Richtig ist, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen meiner Großloge ein meiner Großloge angehörender Freimaurer bei Veröffentlichungen über Freimaurerei die vorherige Genehmigung des Großmeisters braucht. Er muss vor der Veröffentlichung das Manuskript bzw. den Bürstenabzug oder die Fahne dem Großmeister vorlegen. Glöde war ein hervorragendes Mitglied der Großen Landesloge. Vergleiche die Schrift zum Gedächtnis des Bruder Hermann Glöde. Die Instruktionen, die den Schurz als Bekleidungsstück des jüdischen Hohenpriesters bezeichnen, sind also eine amtliche Logenschrift, die mit Genehmigung des Großmeisters gedruckt wurde. Dies ist übrigens in den Instruktionen ausdrücklich vermerkt. Der Zeuge Müllendorf sagte über den Schurz Folgendes aus: Es ist richtig, dass Glöde den Schurz aus dem Alten Testament erklärt. Es ist auch richtig, dass Glöde mit Genehmigung des damaligen Großmeisters gedruckt wurde. Es ist mir nichts davon bekannt, dass Glödes Werk eingestampft wurde. Es kann aber sein, dass das Werk eingezogen wurde. Ob das, was Glöde über die Entstehung des Schurzes schreibt, richtig ist, weiß ich nicht. Meiner Ansicht nach könnte der Schurz auch auf die Bauhandwerker des Mittelalters zurückgehen. Das eine würde übrigens das andere nicht ausschließen. Erläuterung: Immer wieder sagen die Freimaurer, das wunderbare Brauchtum, das die Menschen veredle, sei das urdeutsche Brauchtum der Steinmetzen und Bauhandwerker des Mittelalters. Der Zeuge Müllendorf gab hierzu am 18. März 1932 Folgendes an: Ein zwingender Nachweis, dass unser Brauchtum von den Steinmetzen des Mittelalters entnommen ist, ist meines Wissens niemals erbracht worden. D. Das jüdische Blutmysterium im Grade der Auserwählten der Großen Landesloge. Vorbemerkung: In der Großen Landesloge bietet der 9. Grad, der Grad der Auserwählten, seinen Angehörigen angeblich das Höchste, das der Orden zu bieten hat. Unser 9. Grad, der Grad der auserwählten Brüder, wird die höchste Willensstufe des Ordens genannt. Wer sie erstiegen hat, dem legt der Orden alle seine Schätze offen dar. Es darf ihm nichts mehr verborgen bleiben. So heißt es in dem Werke »Der Grad der auserwählten Brüder in Vorträgen« von Bruder Otto Hieber, Berlin 1910, Handschrift der Brüder des 9. Grades, mit Genehmigung der höchsten Ordensabteilung als Handschrift für Kapitelbrüder gedruckt, Seite 17. Geheimer Sanitätsrat Dr. Hieber war 37 Jahre Logenmeister, also Vorsitzender der Loge zum Totenkopf und Phönix in Königsberg. Er besaß die höchsten maurerischen Würden. Bei der Aufnahme in diesen Grad wird der Aufzunehmende am Daumen der rechten Hand geritzt, so dass etwas Blut fließt, das in einen Kelch aufgenommen wird. Aus einer dreieckigen Kristallflasche, in der das Blut von all den Brüdern aufbewahrt ist, die diesen 9. Grad angehören und die ihm seit Gründung des Ordens angehört haben, wird das Blut in den Kelch gegossen, so dass das Blut des Aufzunehmenden mit dem Blut der lebenden und der verstorbenen Brüder dieses Grades vermengt mit etwas Wein vermischt wird. Die anwesenden Brüder des neunten Grades und der Aufzunehmende trinken dann diese Flüssigkeit gemeinsam aus diesem Kelch. Der Rest des Kelches wird in die Kristallflasche zurückgegossen. Die auserwählten Brüder des neunten Grades haben nun von dem Blut des Aufzunehmenden getrunken und das Blut des Aufzunehmenden, von dem ein Rest in die Flasche zurückgegossen wurde, ist nun auch vermischt mit dem Blut der lebenden und der verstorbenen Brüder. Der Aufzunehmende hat also das Blut des Gründers des Ordens, des Ellenberger, genannt Zinnendorf, in sich aufgenommen. An dieser Stelle habe ich in den früheren Ausgaben mitgeteilt, der Gründer der großen Landesloge Ellenberger Zinnendorf sei Jude gewesen. Das Aussehen, die Wesensart und das Handeln des Ellenberger Zinnendorf sprechen unbedingt dafür, dass er kein Arier gewesen sein kann. Wie noch gezeigt werden wird, war Ellenberger Zinnendorf eine durchaus fragwürdige Persönlichkeit, die auch von den eigenen Ordensbrüdern schwer belastet wird. Die große Landesloge hat meine Mitteilung über die Abstammung des Ellenberger Zinnendorf zum Anlass genommen, um gegen mich eine Klage zu erheben, die Behauptung über die jüdische Abstammung zu unterlassen. Die Klage der großen Landesloge wurde in den beiden ersten Instanzen kostenfällig abgewiesen. Der Prozess ist zurzeit beim Reichsgericht anhängig. Müller von Hausen, General Ludendorff und andere völkische Schriftsteller haben ebenfalls die Auffassung vertreten, dass Ellenberger Zinnendorf Jude gewesen sei. Die große Landesloge hat sich aber nicht veranlasst gesehen, in den Jahren 1928 bis 1934 gegenüber der Behauptung über die Abstammung ihres Gründers öffentlich Stellung zu nehmen, obwohl sie zu vielen anderen Mitteilungen, die sie und ihre Mitglieder betrafen, Stellung nahm. Erst im November 1934 entschlossen sie sich zu der oben erwähnten Klage. Diese Klage nimmt auf den in dem Abschnitt geschilderten widerlichen Brauch des Bluttrinkens in keiner Weise Bezug. Sollte man es für möglich halten, dass deutsche Menschen etwas derartig Ekelerregendes mitmachen? Bei dieser Handlung ist die Bibel am Schluss des Propheten Joel aufgeschlagen. Der Schluss des Propheten Joel besteht aus einem jüdischen Hass- und Triumphgesang. Aber Ägypten soll Wüste werden und Edom eine Wüste Einöde, um an den Frevel an den Kindern Judas begangen, dass sie unschuldiges Blut in ihrem Lande vergossen haben. Aber Juda soll ewiglich bewohnt werden und Jerusalem für und für, und ich will ihr Blut nicht ungerochen lassen, und der Herr wird wohnen zu Zion. Der Freimaurer soll das unschuldig vergossene Blut des jüdischen Volkes im Dienste Jahwes rächen und den Tempel Salomos wieder aufbauen. Der Zeuge Müllendorf sagte am 15. März 1932 aus: Es ist richtig, dass bei der Aufnahme in den Grad der Auserwählten der Aufzunehmende von dem Blut derjenigen Brüder trinkt, die vor ihm in diesen Grad aufgenommen wurden. Richtig ist auch, dass von dem Blut des Aufzunehmenden einige Tropfen in die Flasche aufgenommen werden, in der die Blutspuren von den Brüdern aufbewahrt sind, die bisher diesem Kapitel angehörten. Seit wann diese Zeremonie eingeführt ist, weiß ich nicht. Hieber schreibt: Wie ich aus der vorgelegten Fotografie seiner Schrift Leitfaden durch unsere Ordenslehre aus dem Jahre 1921 ersehe, dass die Bibel bei dieser Zeremonie am Schlusse des Propheten Joel aufgeschlagen ist. Erläuterung: Die auserwählten Brüder nehmen das Blut des Gründers des Ordens in sich auf, während die Bibel den jüdischen Triumph- und Rachegesang verkündet. Jeder Jude bezieht diese Stelle auf die Gegenwart. Dass jede Aufnahme in den neunten Grad einen Triumph des Judentums bedeutet, bestätigt uns Hieber in den oben erwähnten Vorträgen über den neunten Grad auf Seite 46. Jehova kommt, um von seinem Tempel Besitz zu ergreifen, und er wird herrschen in Zion. Wir finden das wieder am Schluss des Propheten Joel, der bei unserer Arbeit aufgeschlagen ist. Das deutsche jüdisches Blut in sich aufnehmen stärkt die Kraft des abergläubischen Juden. Es kann hier nur auf die Schrift Ludendorffs Schändliche Geheimnisse der Hochgrade verwiesen werden, in der der tiefere Sinn des Bluttrinkens und der Blutmischung erklärt ist.